2003. Wir verzichten nicht. Der österreichische Gewerkschaftsbund ruft zur Demonstration gegen die Pensionsreform der schwarz-blauen Regierung auf. Über 100.000 versammeln sich auf dem Heldenplatz, eine halbe Million Menschen nehmen an Betriebsversammlungen, Streiks und Kundgebungen in ganz Österreich teil.